Auf die Plätze, fertig, los. Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast, Episode 411. 4377. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wir sind im Wohnwagen. Hurra! Im Wohnwagen ist immer am besten. Ist am allerbesten. Konkret stehen wir auf dem Campingplatz Grönwold. In Schwedeneck. Genau. Und wie gefällt's uns hier? Gut. Details dann im Camping-Caravan-Podcast demnächst. Ist es ein schöner Campingplatz? Ist es sehr voll? Alle anderen Campingplätze waren noch voller und hatten gar keinen Platz für uns. Dann haben wir hier angerufen und dann haben die gesagt, oh, können Sie hier noch auf der Wiese? Bisschen, aber Parzelle gibt's nicht mehr, aber hier so auf die Wiese. Ja, immerhin Strom. Ja, und genau, das ist ein großer Campingplatz hier und es gibt Strand in der Nähe. Soll ich das zumachen? Du kannst das gerne auflassen. Man hört nicht den Wind im Mikro. Ja, man hört den ein bisschen im Mikro, aber das ist nicht schlimm. Atmo. Ja. Atmo. Ja. Ja. Ja. Ist schön einfach. Und man kann fast, also wenn man am Strand ist, sieht man auf mein zukünftiges Gemeindegebiet. Nicht mein Bezirk, weil der ist nicht ganz am Wasser. Hm. Ich habe tatsächlich von den drei Bezirken den einzigen, der nicht direkt am Wasser liegt, ne? Gar keinem Wasser, also weder Schlein noch Ostsee? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Hof Stubbe gehört zu meinem Gemeindebezirk. Na, dann ist ja gut. Und dann hätte ich ein bisschen Zugang zu Schlei. Ja. Aber der andere Bezirk ist halt Siesebü bis, was ist oben, Kabi? Da Richtung Kappeln hoch. Hm. Das hat die Kollegin Erichsen. Und der andere Bezirk ist mit Warps und so, also die Ostseeseite sozusagen von Schwansen. Und ich habe halt so das mittendrin. Hm. Haben die dich ganz schön ausgetrickst. Ne, dafür haben wir ja auch den Bahnhof. Und ich bin die Einzige, die da nur eine Predigtstätte hat. Das ist schon eine gute Fahrstelle. Ich freue mich schon. Freuen wir uns eigentlich. Jörn, freuen wir uns auf Riesebü eigentlich? Wir freuen uns wahnsinnig auf Riesebü und auf die Möglichkeiten, die dann ganz neu auf uns zukommen. Neuer Döner, neue Pizzeria. Kaufen dann viel häufiger bei Edeka ein, weil das der einzige Kaufmann ist im Dorf. Kaufmann? Ja. Supermarkt, das ist schon ein Supermarkt. Naja, nur. Wird betrieben von einem Kaufmann. Und wir sind, glaube ich, nur 12 bis 13,5 Minuten von Andronaco entfernt. Dass du jedes Mal anders aussprichst. Ja, weil ich immer vergesse, wie man es ausspricht. Andronazzo. Andronaccio. Ich möchte mich bei allen italienisch sprechenden Menschen entschuldigen, dass eure Ohren jetzt bluten. Andronaccio. Ja, es klingt ein bisschen spanischer, als man denkt. Wegen Nacho, ne? Ja, genau, richtig. Mm, lecker Nachos. Ja, da waren wir gestern schon zum Einkaufen und zum Abendessen. Man kann nämlich ganz hervorragend Abendessen bei Andronaccio. Und ich weiß halt nicht mehr, wo man es betont. Andronaco oder Andronaco? Oder Andronaco? Das ist ganz falsch. Andronaco. Betont doch einfach überall. Andronaco. Das klingt, als ob ich jemanden anfeuern würde. Ja. Es gab leckeres Pasta. Essen. Nudeln mit diversen Sachen. Und wir haben eingekauft. Kuchen und Kekse. Und andere Sachen, Pesto vor allem, einen Teil davon haben wir für uns gekauft, nämlich Nudeln und Pesto. Und einen anderen, weitaus wichtigeren Teil, haben wir als Geschenk gekauft für den großartigen Christoph vom ESC-Schnack. Der hat heute Geburtstag. Heute am Tag der Episodenveröffentlichung hat der Christoph Geburtstag. Gestern durften wir nicht für ihn singen. Aber wenn ich jetzt für ihn singen, kann er mich nicht davon abhalten. Er nicht. Wie schön, dass du geboren bist, Christoph. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Schmistoff, es muss einen Reim geben, es hilft nichts. Ach, wie schön, dass wir im Herzen beisammen sind, obwohl wir gerade an verschiedenen Orten sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Ja, sehr gut. Ja, das war eine nice Party. Und wir sind dann abends ja wieder in ein Regengebiet reingefahren. Das war ein bisschen weniger. Und nein, das war richtig schlimm, weil als es geregnet hat, sind die ganzen Frösche auf die Straße gelaufen. Und das war schlimm. Ich habe versucht, sie nicht zu überfahren. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob oder wie viel ich erwischt habe. Als sie dann von der Bundesstraße abgebogen sind, das letzte Stück zum Campingplatz, bin ich so langsam gefahren, da waren zum Glück keine anderen Autos. Und habe halt auch so gewartet, bis die Frösche da weg waren. Und also, wenn man mich gesehen hätte, ohne die Frösche zu sehen, hätte man, glaube ich, gedacht, dass ich betrunken bin beim Autofahren. Ja, habe ich echt gedacht. Aber das ist, oh nein, es ist doch schlimm, wenn man fährt. Und dann musst du Frösche überfahren, weil du kannst die Straßenverkehrsordnung oder was, nee, wer ist dafür zuständig? Ja, Gefahr? Straßenverkehrsordnung. Ja, die erlaubt mir nicht zum Beispiel wegen Fröschen zu bremsen. Wenn mir dann jemand hinten rauf fährt, bin ich trotzdem schuld, obwohl ich ja einfach versucht habe, den Frosch nicht zu töten. Ja. Jedenfalls hat sich so ein bisschen angefühlt wie dieses Computerspiel, wo man mit dem Frosch über die Straße muss, nur halt andersrum. Also aus Perspektive der Autos. Ja. Ja, aber ich glaube, dass du höchstens einen Frosch erwischt hast. Oh, ich hoffe, ich habe gar keinen erwischt. Ja. Die waren auch voll süß. Und froschig. Aber ja. Ich kann keine guten Froschgeräusche. Quark. Ja, toll. Mach mal ein Froschgeräusch. Quark. Nee, ich glaube, die machen mehr so. Wallop. Der V! Was? Diese Episode heißt, ich packe meinen Podcast-Koffer, weil wir uns schon so wahnsinnig auf Podstock freuen. Denn das fängt schon wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Episode an. Und ich habe mir überlegt, wir können mal nachdenken, was wir so einpacken wollen. Unsere eigene Checkliste schon mal machen. Aber machen wir das als Spiel, so dass, wie ich packe meinen Koffer, dass man das davor immer nein, dazu um Himmels sagen Willen, muss? Das dauert doch viel zu lange. Das wäre super witzig. Ja. Ich fahre zum Podstock und ich packe in meinen Koffer Lexi. Denn das Podstock braucht sehr viel Flausch. Mhm. Das musst du sagen. Ich frage, ja, Lexi und... Ja, Käse. Aber Daniel ist doch gar nicht da mit dem Käse-Podcast. Das macht nichts. Vielleicht gibt es ja einen Bedarf nach Käsetoast. Ja, gibt es immer. Ja. Aber das müssen wir heimlich machen, weil wenn das Team Verpflegung mitbekommt, dass wir im Wohnwagen eine Käsetoaststation einrichten, sind die not amused. Sind die nicht? Mm-mm. Oh, oh. Na gut. Kannst du diesen Teil im Podcast von der Lautstärke so ein bisschen runterregeln, wenn wir über Käsetoast reden? Kann ich nicht. Schade. Okay. Du bist dran. Ich fahre zum Podstock und ich packe meinen Koffer, Lexi, Käse und Zutaten für Waffeln, weil ich möchte Waffeln machen und zwar am Freitag so Begrüßungswaffeln für die Leute, die am Freitag ankommen, weil wir ja am Donnerstag schon da sein werden zum Aufbautag. Das stimmt. Ja, sehr gut. Außerdem nehme ich natürlich Toastbrot mit. Baby. Okay. Ich schon wieder? Du bist schon wieder dran. Ich fahre zum Potsdam und ich packe meinen Koffer, Lexi, Käse, Zutaten für Waffeln, Toastbrot. Baby. Und unsere Nichte, weil die auch, ja, die packe ich nicht ein, die kommt nach. Die kommt nach. Pünktlich zu deinen Waffeln. Platz für unsere Nichte packe ich ein. Okay. Und ihre Sachen, ihr Bettzeug, so. Ja, na gut, okay. Ich freue mich total, dass sie mitkommt. Ja. Ich packe erstaunlich wenig Podcast-Equipment ein. Warum, Jan? Weil da regelmäßig sehr viel Podcast-Equipment vorhanden ist und weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel brauche eigentlich. Weil du beim Podstock gar nicht so viel podcasten möchtest? Also oder weil du einfach irgendwas benutzt, was da rumsteht? Ja, also letztes Mal habe ich, glaube ich, gar nicht gepodcastet. Und davor war ich irgendwo zu Gast, also beim vorigen Präsenz-Podcast, da habe ich meinen eigenen Kram gar nicht gebraucht. 2019 war das. Ja. Lange her. Mhm. Also du hast gerade gesagt, was du nicht einpackst. Ich sagte, ich packe erstaunlich wenig Podcast-Equipment okay. ein. Na gut, also wir fahren zusammen zum Podstock und ich packe meinen Koffer, Lexi für den Flausch, Käse, die Zutaten für Waffeln, Toastbrot, Baby, Platz für meine Nichte, erstaunlich wenig Podcast-Equipment, wahrscheinlich Limetten und unseren Mixer, damit ich diese brasilianische Limettenlimonade machen kann, die Tim und irgendjemand anderes aus der Theo-Bubble auf Twitter empfohlen haben. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil ich dachte, wäre ein geiler Sommerdrink, wenn es, sag schnell, wenn es sehr warm werden sollte. Aber jetzt ist das Wetter so mittelmäßig angesagt. Hm. Was ist denn drin in dieser mexikanischen Limettenlimonade? Limetten, Wasser und gesüßte Kondensmilch. That's the whole magic. Aber ist lecker. Okay. Ist lecker. Ja. Okay. Ich werde auch unsere FFP2-Masken einpacken, denn Corona-Regeln der Veranstaltung sagen, es ist zwar keine Pflicht, aber dringend empfohlen, im Haus Maske zu tragen. Wirst du es noch machen? Weil wir tragen sonst ehrlich gesagt auch keine Masken mehr drin, können ja, wir jetzt hier mal sagen. Das ist korrekt, das machen wir nicht, aber ich weiß, dass es noch Leute gibt in der Podstock-Bubble, die das machen. Und dann wirst du es aus Rücksicht. Dann würde ich es aus Rücksicht. Hm. Oh, das bringt mich ja ein bisschen in Gewissensgedöns. In Gewissensgedöns. Ich weiß, ich finde es voll gut, wenn Leute, aber ich habe auch irgendwie kein, ach, ich mag es nicht mehr. Nachvollziehbar, nach 3 Jahren habe ich da auch keinen großen Bock mehr drauf. Ich werde einfach nicht so viel drin sein. Ja. So. Ja. Da muss ich mir auch gar nicht überlegen, ob ich jetzt da Maske trage oder nicht. Ich werde da einfach nicht so viel drin. Ich finde aber auch ehrlich gesagt, dadurch, dass es ja auch noch jeden Tag getestet wird, man wird ja jeden Tag getestet. Und dann noch, also ja, ach, ich finde es gut, dass die das so immer noch machen mit dem Schutzkonzept und so. Ja, so. Ja. Okay, FFP2-Mask. Ich fahre zum Potsdam. Ich schreibe nichts aufgeschrieben übrigens und packe ein Lexi, den kleinen Flauschehund, Käse, Zutaten für Waffeln, Toastbrot-Baby, Platz für meine Nichte, erstaunlich wenig Podcast-Equipment, Zutaten für Limettenlimonade, FFP2-Masken und ich bin irgendwie so mit Essen und Trinken. Wir könnten mal überlegen, was von unseren Alkoholvorräten wir vielleicht gut loswerden könnten auf dem Podstock. Ja. Aufgrund des anstehenden Umzugs und der Information, dass du noch kistenweise Wein stehen hast, von dem ich gar nichts wusste, weil du den Flutwein da mal gekauft hast. Den Solidar-Wein. Solidar? Ja, weil das aus dem A-Teil kam. Heißt nicht wirklich Solidar, weil, oh, du hast den alleine wegen des schlechten Wortspiels gekauft? Möglich. Oh Gott. Okay, dann packe ich den Solidar-Wein ein. Sehr gut. Wein ein. Ja. Okay. Die ist schon, auch du merkst schon, dass du das Spiel nicht richtig mitspielst gerade, ne? Ja, weil ich aber auch von vornherein gesagt habe, das dauert viel zu lange, wenn wir das so machen. Mhm. Weil du es nicht kannst, weil du weißt, du würdest verlieren gegen mich. Unabhängig davon packe ich einen Stromverteiler ein für den Campingplatz. Um den Strom gerecht zu verteilen? Ja. Okay. Damit wir mit der großen Stromleitung nur ein Kabel ziehen müssen und von da aus dann weiter verteilen können an die Campingfahrzeuge. So wie im vergangenen Jahr auch. Same procedure as last year, Jörno. Same procedure than every year. Zen, yes, yes. Das, ist es das falsche Wort und es ist falsch ausgesprochen, oder? Nee, es ging um Buddhismus. Oh, es ergibt gar keinen Sinn. Du ergibst keinen Sinn. Echt nicht? Doch. Doch. Wir fahren zum Podstock. Und ich packe meinen Potstock-Koffer, einen kleinen flauschigen Hund, Käse fürs Käsetoast, Zutaten für Willkommenswaffeln, Toast, Brotbaby fürs Käsetoast, Platz für meine wunderbare Nichte, die am Freitag mit dem Zug ankommen wird. Sie ist auch deine Nichte, das ist aber richtig. Sie ist ein bisschen mehr meine Nichte, weil sie aus meiner Schwester mal rausgeplumpst ist irgendwann. Erstaunlich wenig Podcast-Equipment. Man wundert sich. Noch mehr Zutaten für Limetten, Gedöns. Ich weiß nicht mehr, was du als nächstes eingepackt hast. Ja, Achtung, Audiokommentar. Jörn macht so eine Bewegung mit zwei Händen vor seinem Gesicht. Maske! Oh, ich musste mich das selbst... Wie nutzlos du meinen Hinweis fandest, bis du es ausgesprochen hast. Ich musste mich das sehr selbst gut sagen hören. Ja. Das ist so, ich bin so ein Hörmensch, mehr als was? Ein visuell... Witzig. Aber ich... Ich finde es wirklich witzig, dass ich dich das, ich sehe, wie du das machst und denke so, hä? Und dann höre ich, wie ich beschreibe, was du machst und denke so, ah, Maske. Ja. Also FFP2-Maske packe ich ein. Dann, ich bin echt jetzt ein bisschen raus. Ich weiß nicht, Alkohol für die Bar, aber nur damit wir es loswerden. Das war das Letzte, was ich gesagt habe, ne? Und ich hoffe, ihr spielt auch mit. Sause an den Empfangsgeräten, weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig für euch. Kleines bisschen und nur für euch. Die fänden super. Bestimmt. Genau. Ja. Was hast du zuletzt eingepackt in den Koffer? Ja, das müsstest du doch wissen. Worüber haben wir denn gerade? Stromverteilung. Schlau. Ja, Verteiler. Und ich glaube, das war, also ich meine, alles für den Hund, alles für die Nichte, alles für uns, für die Waffeln, für die, nein, du bist ganz enttäuscht gerade, dass ich was vergessen habe, ganz enttäuscht, wie konnte mir das passieren, dass ich nicht an, Dings, mach eine Bewegung. Waffeleisen. Ja. Ja, alles für Waffeln. Du hast Zutaten für Waffeln gesagt am Anfang. Jörn hat mir extra noch ein neues Waffeleisen gekauft. Ein Doppelwaffeleisen. Ein Doppelwaffeleisen. Braucht man dafür dann einen Doppelwaffelschein? Mhm. Weil das Massenvernichtungswaffeln sind. Ja, die werden wir nämlich massenhaft vernichten, die Waffeln. Zwinker, zwonker. Zwinker, zwonker. Ja, wir hatten letztes Jahr ein Waffeleisen gekauft in der Nähe des Potstocks. Das war jetzt auch kein teures Waffeleisen. Das war von DM oder wo irgendwo, keine Ahnung, für so 20 Euro oder so. Irgendwie ist die Beschichtung da hinüber oder so. Ich habe das viel benutzt, aber ja. Jetzt klebt der Waffelteig immer daran fest. Und das soll er nicht. Das soll er nicht. Das ist nicht schön. Ja. Ich wollte ein anderes Wort sagen, aber vielleicht hören Kinder zu. Deswegen wollte ich nicht Scheiße sagen. Was? Ja. Scheiße sagt man noch nicht, da geht die Bildung in Arsch, genau. Du hast nicht ganz gut abgeliefert jetzt, ist okay. Du warst schneller. Ja, wir brauchen noch dieses komische Sprühfett, von dem du gesprochen hast. Ah ja, damit, ja genau. Ja, Unsere Covid-Tests nehmen wir natürlich auch mit. Unsere ganze Vorfreude. Ja. Wir haben natürlich im Auto, im Wohnwagen Sonnencreme, Autan, diversen Kram für und gegen Zecken. Müssen die Bravecto noch vorher in den Hund tun? Habe ich noch nicht gemacht. Bravecto? In den Hund. Was ist das? Gegen Zecken, dass die tot von ihr abfallen. Ich dachte, du hattest das schon wegen Schweden. Muss man das häufiger machen? Ja, Jörn. Ja, weiß ich die ja sind nicht. Für 3 Monate, die sie bekommt. Deswegen musste ich jetzt nochmal eine holen. Ich hab die schon vor längerem geholt. Und ehrlich gesagt sind die 3 Monate von der letzten auch schon um. Und ich habe die andere jetzt schon liegen, aber habe sie einfach noch nicht in den Hund reingetan. Ja, da wird's mal Zeit. Ja, wird Zeit. Ja. Ich hatte noch überlegt, mir eine FSME-Impfung zu holen. Ich möchte nicht über Impfung reden, weil abgesehen von Corona bin ich komplett unterimpft. Dann wird's auch Zeit, ne? Ja, ich möchte da nicht drüber reden. Okay. Ja, das sind die Sachen, die wir so mitnehmen. Wir ich bin nicht aus Überzeugung, das muss ich doch sagen. Ja, ich bin kein Anti-Vaxxer oder so. Ich bin nur ein Prokrastinierer. Manchmal prokrastiniere ich auch Healthcare-Issues. So. Ja, wir alle. Bitte kümmert euch um euch, um eure Körper, lasst euch impfen, macht diese ganzen Sachen. Seid nicht wie ich. Ja, aus mehreren Gründen. Was? Ich bitte dich. Was ist der Fall? denn jetzt hier? Aus welchen Gründen denn? Das war ein Elfer ohne Torwart. Der ja, aber dann aus welchen Gründen dann? Was ist denn so schlimm an mir, was man sich nicht zum Vorbild nehmen sollte? Dein Putzfimmel im Wohnwagen? Oder? Mein Männergeschmack? Furchtbar. Ganz schlimm. Oder wie viel Zeit du darauf verschwendest, keine Frösche zu töten. Aber du hast es, dass ich Tiere mag? Nein. Also wenn du zugehört hättest, hättest du gemerkt, dass ich nur positive Eigenschaften aufgezählt habe, aber außer das Gegenteil verkehrt, außer der Männergeschmack, richtig, genau. Ich auch echt ein Arsch bin. Ja. Das ist ja bekannt. Das ist bekannt. Ja. Ja, das sind so die Sachen. Wir haben natürlich einen Vorteil gegenüber denjenigen Menschen, die im Zelt anreisen oder mit im Zelt übernachten zumindest. Man reist sehr schlecht in Zelten, weil die sich nicht bewegen. Mit Zelten. Ja. Also unser Vorteil ist im Wesentlichen, dass wir nicht in einem Zelt schlafen müssen. So ist es. Das ist der beste Vorteil von allen. Du sollst wieder der Platzwart sein? Ja. Richtig, ich habe die Trillerpfeife. Hast du die Trillerpfeife? Die hast du noch nicht eingepackt, Jörn. Die liegt da oben, aber die ist immer da. Okay, die musst du nicht einpacken, weil sie... So, bitte. Okay. Bitte. Gut. Was macht denn so ein Platzwart auf dem Potstock? Der wartet den Platz im Wesentlichen. Okay. Nee, schön. Genau, also ne, so Wohnmobil-Tetris haben wir letztes Mal schön gespielt und die Leute den Leuten gezeigt, wo sie ihr Zelt aufschlagen sollen, wo sie es vor allen Dingen nicht tun sollten. Weißt, wo dürfen die denn nicht zelten? Naja, es gibt ja so einen Abschnitt von Wiese vor dem Wohnhaus, der zu der Familie gehört, die Kulturherberge betreibt. Dann sind hinterm Haus ja diverse Rettungswege freizuhalten. Da muss man drauf achten. Und natürlich sollte ein Durchgang zwischen den Zelten und den Zeltschnüren bleiben, damit sich keiner auf die Nase legt. Hast du das letztes Mal im Blick gehabt? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die Zelte einfach komplett wild. Also ich habe zumindest jeden und jede darauf hingewiesen, dass die sich da gefälligst dran zu halten haben. Aber hast du es auch nochmal kontrolliert hinterher? Nee, das... Ein anständiger Platzwart würde nochmal mit seinem Klappfahrrad über den Platz fahren und das kontrollieren. Was haben Sie, Nummer 98 und da steht schon einer? Moment, da fahre ich gleich mal hin. Ja. Das würde ein Platzwart machen. Ja. So, wenn du die letzte Camping Caravan Podcast Folge gehört hast, dann hast du natürlich von Johann, dem Platzwart am Elbdeich Camping in Colmar gehört. Der Leute... Natürlich, denn ich höre immer alle deine Podcasts. Ich weiß, wer Johann ist. Genau. Aber erzähl du es doch lieber selber, du kannst es einfach besser erzählen. Ja, da war Marco nämlich. Und dieser Typ, der lässt Leute auch nochmal aussteigen aus dem Auto, weil sie nicht richtig an ihre Parzelle rangefahren sind. Oder weil sie sich nicht in der Rezeption auf dem Stuhl gesetzt haben, schickt er die nochmal raus. Jetzt kommen sie nochmal rein. Machen sie das mal richtig. So. Und so eine Art Platzwart möchte ich ja nicht sein. Und der wollte eigentlich mal Lehrer werden immer ursprünglich, hat aber nicht gereicht. Und jetzt... Ich glaube, dass der früher bei der Bundeswehr war. Oh Gott. Und da so Ausbildungssachen gemacht hat. Wollen wir niemandem zu nahe treten. Du hast ja auch gedient, ne? Ja. Und ich hatte viel mit genau solchen Leuten zu tun. Ja, jetzt stehen Sie mal auf und gucken sich mal an, wie Sie hier liegen. Das war ein Satz, der tatsächlich so gefallen ist. Nein. Doch. Oh nee, das ist nicht für so Schlummis. Oder mein Lieblingssatz war, da waren wir auf dem Truppenübungsplatz und sollten irgendwie lernen, wie man den Feind angreift. Also aufspringen, drauf losrennen und schießen. Und wir hatten aber, es gab keine Platzpatronen. Und deswegen Peng-Peng-Peng gerufen? Wir durften nicht. Es wurde uns per Befehl verboten, Peng-Peng zu rufen, weil wir ja nicht im Kindergarten sind. Wir rufen gefälligst Schuss. Ist nicht passiert. Ist original so passiert. Nicht. Warte mal, okay. Da liegen 20 Mann versteckt in einer Wiese, springen auf, rennen auf einen Waldrand zu, wo andere Leute sie... Schuss. Ja. Ich hätte Piu-Piu-Piu-Piu-Piu gerufen. Ja, wir hatten ja keine Laserpistolen dabei. So stimmt. Dann ist ja klar. Schon. Ja, vor allem, wenn man Schuss, das kriegt doch... Ja, so schnell schießt er ja auch nicht, weil ist ja Schuss. So macht man ja. Peng. Ja. Aber das ist ja Kindergarten. Das ist Das Sie, wollen wir nicht. Echte Männer rufen Schuss. Ja. Schwierig. Sag das mir nicht. Nee, ist genau aber richtig. Aber dann nicht ja. so oft hinter, ja. was? Ja. Hm. Ah, schön. Ja. Nee, ist schön. Ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wollen wir darüber überhaupt sprechen? Ja, wir du wollen heute. Du hast keine Lust, über Cities Skylines zu sprechen, ne? Doch. Schatz, wenn dich das beschäftigt, interessiert es mich auch. Ja. Also, das ist doch dieses Computerspiel. Das ist dieses Computerspiel, genau. Dieses Spannende. Ja, wo man eine Stadt baut. Wow, ich meine, wo kann man das sonst schon? Ja. Eine ganze Stadt bauen, wenn genau. nicht bei City Skylines. Und jetzt kommt ja bald City Skylines 2. Oh, no way! Ja, und alle freuen sich schon richtig drauf. Way. Was wird dann anders sein bei super City Skylines 2? Super viel. Es gibt ganz neue Werkzeuge, mit denen man zum Beispiel Straßen bauen kann. Es gibt neue Häuser. Man kann wow. Sachen ganz anders machen. ÖPNV ist besser organisiert. Besser viel organisierter ÖPNV. Realistischere Traffic AI, dass die zum Beispiel, jetzt ist es so, dass es hast vielleicht eine Straße, die dreispurig fährt in eine Richtung und dann kannst du auf zwei Spuren links abbiegen. Aber im jetzigen Spiel benutzen die dann immer nur eine von den Linksabbiegespuren. Und warum? Jetzt, ja, weil die dumm sind. Und in der neuen AI ist es so, dass sie dann halt beide Spuren benutzen. Oder wenn ein Stau ist und da kommt ein Rettungswagen also oder Feuerwehr. Also die Menschen in dem Spiel sind ja. klüger geworden. Ja, genau. Das ist sehr, sehr realistisch. Ja. Dass in der nächsten Generation die Menschen einfach klüger werden. Ja. Okay. Und dass die auch wirklich dann Platz machen, beispielsweise für ein Feuerwehrauto. Es gibt dann auch, wenn die Straßen schlecht in Schuss sind, dann passieren Unfälle und solche Geschichten. Und ich finde es wirklich total toll, was die sich da alles ausgedacht haben und da einbauen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass da sehr viel Micromanagement möglich und notwendig wird. Und ich habe so ein bisschen Sorge, ob man einfach nur eine Stadt baut oder ob man sehr doll damit beschäftigt ist, einzelne Straßen oder die Routen von Frachtschiffen. Toll, weil so. Das Spiel funktioniert dann total anders. Ja. Das ist eine richtig große Umstellung. Und es würde mich an deiner Stelle auch krass beschäftigen. Danke. Dass du meine Sorgen ernst nimmst. Ja, natürlich nehme ich deine Sorgen ernst. Das ist doch meine Aufgabe als deine Frau. Ansonsten ist tatsächlich gestern, einen Tag vor dieser Aufnahme, die neue Nord-Süd-Gefälle-Episode erschienen. Entschieden? Was? Erschienen. Ah. Und die neue... Worüber habt ihr geredet? Auch über dieses, was so zwischen Nord- und Süddeutschland los war. Und allgemeinen Kram. Eine Menge allgemeinen Kram haben wir besprochen. Ich habe eine Frage. Na? Der NDR hat ja diesen Slogan. Na? Das Beste am Norden. Ja, und jetzt möchte ich dich was fragen. Was ist denn für dich, Jörn Schaar, das Beste am Norden? Das Beste am Norden, das ist unser Döner. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Nee. Dass ich was vorbereitet hatte. Habe ich nicht mit gerechnet, ja. Was ist denn für dich das Beste am Norden? Unsere Geduld. Ja. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten soll. Der immer noch unser Finanzminister. Immer noch. Ja. Ehrlich, ohne Scheiß, ne? Jedes Mal, wenn ich Nachrichten höre, Bundesfinanzminister Lindner, zucke ich kurz ein bisschen zusammen. Ist wirklich so. Ja. Und zu Recht. Mhm. Aber das wird noch ein bisschen dauern, also dass er zurücktritt. Bis das passiert. Oder bis eine neue Folge von Gesche und Jörn Schaas Weiner Podcast erscheint. Alles Gute. Und tschüss. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.